Alter, wie sieht denn das hier aus auf dem Balkon, sag mal? Hast du dich mal umgeguckt? Nee, wieso? Was ist auf dem Balkon? Ja, los? Ich weiß, mein, leere Flaschen. Da stehen irgendwelche Schuhe vom Bob, nehme ich mal an, oder? Das ist irgendwie so Barfußschuhe sind das oder was, ne? Weißt, wir haben Gäste demnächst hier auf dem Balkon und es schaut aus wie Sau. Also ehrlich. Also ja, Aschenbecher sind voll. Schau, da, hier, was ist das hier? Was ist das hier? Dschungelcamp. Was soll das denn? Dschungelcamp? Ja, das können wir löschen. Das können wir nicht. Seit wann sind wir denn im Dschungelcamp hier beim Raucherbalkon? Das können wir, das können wir löschen. Das können wir löschen lassen tun. Ja. Gäste, wir haben ja Night of the Pots, ne? Ja, natürlich. Am 18. Februar. Bitte? Hä? Ja, hier? Und wie sieht's aus? So können wir keine einladen hier. Ne? Viel wichtiger ist, wir haben noch Plätze frei, ne? Wir haben Plätze frei, das stimmt ganz genau. Jetzt habe ich aber nicht genau die Uhrzeiten im Kopf, wann wir Plätze frei haben, aber es ist irgendwas noch frei. Da müssen wir noch mal ran, ne? Da müssen noch Leute kommen. Hier, ne? Ich wink mal Richtung, wen brauchen wir? Grauer Rat oder brauchen wir den nimmer? Das ist doch der immer kostenlos Werbung kriegt und nicht bezahlt, ne? Ja, euch nicht. Das sind die mit der Agenda 2017 superschwellig, wollen die Werbung machen. Ja, nee, aber wir haben tatsächlich eine ganze Stunde noch, ne? Und zwar am Stücke, oder? Wenn ich das richtig weiß. Warte mal, ich glaube auch der Ralf Meier hatte bei Twitter geschrieben, dass er wohl auch absagen muss. Ja, das muss ich mal schauen. Absagen ist die eine Sache, das kann man so machen, aber sich selber aus der Liste rausnehmen wäre natürlich auch charmant an der Stelle, würde ich sagen. Ich schau mal den aktuellen Stand der Dinge an. Hm? Pass auf, das machen wir jetzt mal schnell. Jetzt haben wir gerade mal hier mal Zeit. So, und ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja? Ich werde aber keinen Namen nennen. Es ist wer abgesprungen aus privaten Gründen, aber dieserjenige, der abgesprungen ist, der hatte eine ganz große, besondere Überraschung gehabt eigentlich für den Raucherbalkon. Das gab's, glaube ich, so auch noch nie in der Sabbel-Podcaster-Landschaft. Wir hätten einen Prominenten hier gehabt, den Namen nennen wir nicht, aber jeder kennt diesen Prominenten. Na gut. Also gehe ich mal von aus, definitiv. Also die meisten kennen ihn, aber mehr sagen wir nicht, weil, wie heißt es, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was genau noch nicht ist, kann ja noch alles kommen. Es wird mit Sicherheit noch eine weitere Night of the Pots geben und Klaus kann euch jetzt mal, ja, erzähl doch mal, Klaus, was ist los da? Ja. Hätte Fahrradkette? Richtig. Also, wir haben definitiv von 16 Uhr bis 16.30 Uhr und von 16.30 Uhr bis 17 Uhr noch Platz. Und wenn jetzt der Ralf sagt, er macht auch nicht mehr mit, jetzt muss ich mal gucken. Nebensprechen, ne? Unter welchem Podcast der sich hier eingetragen hat. Ausgetragen hat er sich noch nicht. Nebensprechen. Ja, ich suche. Nebensprechen. 10.30 Uhr bis 11 Uhr in der Früh wollte der Ralf, aber scheinbar klappt's bei ihm nicht. Ist ja auch okay. Ja, das heißt, wir haben noch drei Plätze. 11 Uhr, 11.30 Uhr, 16 Uhr, 16.30 Uhr und 16.30 Uhr bis 17 Uhr. Ja. Falls irgendwelche Promis draußen an den Äthern sind, die unseren Podcast oder den Raucherbalkon hören, ihr könnt euch gerne eintragen. Ob ihr George Clooney, Greta Garbo heißt, völlig egal. Ja. Lebt die überhaupt noch? Das weiß ich jetzt spontan nicht. Man muss ja vorsichtig sein mittlerweile, ne? Die fallen ja vom Stangerl wie die Fliegen, ne? Momentan immer noch. Da muss man immer schauen. Du hörst es, glaube ich, gar nicht, aber ich empfehle immer wieder, ich habe aktuelle Folge von Fest und Flauschig gehört und die haben sich genau über das Thema unterhalten, dass sie auch Angst haben, dass 2016 so viele Leute sterben. Und Ja, und wenn ich das richtig lese hier, Greta Garbo, die ist natürlich schon verstorben und auch schon ganz lange, wenn ich es gerade lese. Also, um das hier mal aufzuklären, 15. April 1990, also das war Blödsinn eben. Ja. Gut, also die wird definitiv da nicht kommen. Ja, nein, aber auf jeden Fall haben die sich auch unterhalten, Schulz und Böhmermann, dass letztes Jahr so unwahrscheinlich viele Leute gestorben sind. Ja. Also aus der Promi-Szene. Und ich muss sagen, also ja, dieses Jahr ist schon wer gestorben, den man kennt, dieses Jahr. Du, das weiß ich, ich werde das auch nicht, ich beobachte das auch nicht wirklich, aber ich denke, wir sind noch relativ safe bis jetzt. Ja, also sind natürlich, also auf Twitter ist noch nichts rübergeschwappt jetzt irgendwo. Ja. Also gestorben, letztes Jahr sind ja unwahrscheinlich auch viele, ja, ich meine so aus deiner Musikerzeit, was du so kennst, ne? Ja. Also, ja, da ja. Wundere ich mich, dass die so lange geschafft haben. Ja, aber das sind aber auch Namen, ja, keine Ahnung. Den einzigen, den ich gerade gefunden habe, das habe ich auch gehört, das war John Hurt ist gestorben. Mhm. Okay. Das war, der hat, glaube ich, bei Harry Potter mitgespielt. Und der Elefantenmensch. Ja, dann. Aber du guckst ja sowas nicht. Ich habe ja gehört, du guckst ja ganz komische andere Filme. Ich gucke das, wo ich gerade immer Spaß dran habe, ja. Ich kann das ja jetzt mal hier machen. Ich habe gerade eine neue Hörspitzenfolge aufgenommen, wurde gerade mit einer Aufnahme hier überrascht, deswegen wird die wahrscheinlich morgen dann erst kommen. Weil ich weiß nie, wie schnell das geht. Ja, aber die Sache ist die, das, was ich nämlich gleich mache und was ich am Wochenende schon meiner Frau gemacht habe, wir haben ein leckeres Burger-Restaurant, habe ich in der Hörspitzenfolge gerade total vergessen. Ich will da auch nicht Näheres zu verlieren, das werde ich dann in der nächsten nachholen. Und ich habe nämlich in dieser Hörspitzenfolge auch noch was erzählt, was ich beim letzten Mal vergessen hatte. Ich hatte nämlich Kommentare und die habe ich diesmal mit reingenommen. Und was ich auch in der neuen Hörspitzenfolge vergessen habe, um nochmal um auf das Thema Filme zu kommen. Du hast mir den einen Abend hier einen Film empfohlen von diesem Österreicher mit diesem Rettungswagen. Ja, Josef Hader. Josef Hader, genau. Komm, süßer Tod. Sehr geiler Film. Hast du geschaut? Habe ich mir angeschaut. Amazon war vor 2,99. Ja, drauf geschissen. Ja. Also war echt nett. Ich denke, die sind gut angelegt, die 2,99 für den Film. Ja, war leichte Kost. Ja, ich mag das so. Das ist so. Es ist nett gemacht. Bisschen Satire, ein bisschen. Ja, kommt, ist ein österreichischer Film, das muss man halt dazu sagen, ne? So ein bisschen österreichischer Schmäh dabei. Das muss man halt mögen, aber ich finde den immer ganz witzig. Und die anderen musst du auch noch schauen, gell? Habe ich nämlich für dich mal recherchiert. Auf Netflix gibt's alle beide Folgen von Die Aufschneider. Okay. Auch Josef Hader, da geht's um einen sehr, sehr frustrierten und vom Leben gebeutelten Pathologen. Ich denke, das wird dir auch gefallen. Okay. Und jetzt mit der Ausbildung, die du gerade machst, das wird dir den, weißt du, das wird dir den Rücken stärken und das nötige. Das stärkt mir den Rücken, ganz bestimmt. Genau. Also wie ich das gesehen habe, der muss auch schon älter sein. Also was die da gefahren haben, was Rettungswagen ist. Also wir haben, glaube ich, früher gesagt, das ist ein Krankenwagen. Ja, der ist krank, der Wagen. Ja. Da sitzt ein Krankenwagenfahrer drin und ein Krankenwagenbeifahrer. Also. Ja, ja. Ja, ja, davor, ich weiß nicht, die sind irgendwo aus den 80ern oder was, die Filme. Das, ja, also, ja. Aber kann man immer noch mal reinschauen. Ja, das ist jetzt halt heute mal spontan hier mal eben schnell mal reingesprungen. Mhm. Aber dann haben wir das wenigstens untergebracht, ne? Dass wir noch Platz haben bei der Night of the Bots. Ja, das ist wichtig, ja. Sonst werdet ihr nicht drum rumkommen, dann machen Hattie und ich halt den Pausenfüller. Für anderthalb Stunden. Das wollt ihr nicht, oder? Nee, das. Das wollen wir auch nicht. Nee, wir wollen das auch nicht. Mir ist aufgefallen, dass ich beim letzten Mal, den wir Raucherbalkon aufgenommen haben, ich habe den Herrn Bowie nicht dazugefügt. Und jetzt wollte ich mich gerade bei YouTube einloggen und habe gerade überlegt, wer hat sich dieses völlig bescheuerte Passwort eigentlich einfallen lassen? Boah. Ich weiß nicht, wir haben überall dasselbe und irgendwann hat das so angefangen, oder? Ja. Ja. Leute, das geht so nicht. Wir haben immer noch, stand immer erst 3 Abonnenten von der Playlist. Interessiert die euch nicht? Das finde ich jetzt nicht. Die anderen hören heimlich. Ach, die hören heimlich. Ja, ja. Ich sehe gerade, wir haben ein Video drin, das wurde gelöscht. Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, welches das ist. Ich hatte erst gedacht, das wäre das, was du neu hinzugefügt hast oder nein, so. Nein, das Prince Diamonds and Pearls. Prince ist gelöscht. Naja, da finden wir ein anderes adäquates. Suche ich mal. Ich muss jetzt hier live mal eben den Herrn Bowie, das war Heroes, we could, ne? We could be Heroes, wolltest du gerne noch dabei haben, ja? Genau. Genau. Das war von der letzten Folge noch offen. Mal. Ja. Ja, wir könnten ja an der Stelle mal ein paar Wünsche äußern. Ja, was gibt's sonst Neues? Ja, nee, so Wünsche für die freien Slots bei der Night of the Pots, oder? Wen hätten wir denn gern? Bernhard Hohecker. Für die Geocaching-Szene. Oh. oh. Oder? Wie oh? oh. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfallen. Ich müsste jetzt mal einfach mal gucken, wen haben wir denn dabei? Ja, das können wir ja gerne schon mal. Sendeplan. Können wir gerne schon mal soweit vorlesen. Ich nehme jetzt den Ralf. Ralf, falls du es hörst, ich nehme dich mal raus. Hier für 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr hätten wir da schon mal auf jeden Fall direkt nach dem Opening eine Lücke. Und dann kommt der Retro-Kompott. Oh, dann stellt sich die Pott-WG vor. Dann haben wir die Leni, Ürige de EC. Laufen, bis der Arzt kommt. Und was ist das dann? Ich hätte einen Wunsch. Ja, dann hau mal raus. Wirklich. Sie werden es mir auch nicht übel nehmen, die beiden, weil sie ja wissen, ich habe sie ja schon mal hops genommen, weil ich das Ganze ja alles nicht so ernst nehme. Aber ich habe heute ein Bild gesehen, was du natürlich gleich sofort fleißig geretweetet hast oder so. Und es wahrscheinlich auch gerade brandaktuell ist. Ich würde mir wünschen, dass die beiden vom ESC-Schnack mal hier auftauchen und uns vielleicht mal auf den Stand der Dinge bringen. Wie läuft denn das gerade so? Vielleicht für die Leute, die jetzt nicht den ESC-Schnack hören, also nicht, weil der Podcast nicht gut ist, also wahrscheinlich nicht genauso wenig für die Veranstaltung interessieren wie ich. Also ich sage ja, das ist ja auch keine Musik, das ist einfach furchtbar. Also den ESC-Schnack darüber würde ich mich freuen und ich würde mich, glaube ich, daran beteiligen, weil ich habe gesehen, Australien ist dies Jahr nicht dabei. Was ist denn da los? Da haben sich doch letzte alle aufgeregt. Australien ist nicht dabei. Was ist denn da los? Das weiß ich nicht. Das gibt es ja ganz viele Ausscheidungsveranstaltungen und Finales und Halbfinales und Semifinale und hast da nicht gesehen. Das stimmt. Das wäre nett, wenn der ESC-Schnack uns da vielleicht besuchen wird, weil ich weiß, jetzt muss ich mal eben schnell schauen, ob ich bis auf meinen Kalender gucken kann. Von hier im Februar ist unser Song für ESC jetzt, kann ich von hier nicht lesen. Ich glaube, der 9. Februar ist es. 9. Februar oder 8. Februar. Nagel mich nicht fest. Da ist auf der ARD live zu sehen, wen wir denn nach Kiew schicken. Das wäre ja vielleicht dann ganz nett. 10 Tage später, am 18. bei uns dann mal Rede und Antwort zu stehen, ob das jetzt taucht oder nicht. Ja. Schmeißen wir mal einen Raum. Wen würdest du gerne dahin schicken? Ich habe jetzt mir die kurz mal alle angeschaut. Jetzt habe ich die Namen, die stehen schon fest. Ja, es gibt 5 oder 6. Jetzt bin ich da nicht vorbereitet. Es gibt 5 oder 6 Kandidaten, die sich beworben haben, die ersten Recalls, keine Ahnung, wie die das machen, schon gewonnen haben und die bleiben jetzt übrig. Jetzt schaue ich mal schnell. ESC Vorentscheid Deutschland 2017. Zurück zur Casting Show. Genau, das müsste eigentlich der Artikel sein. Genau. Dann kann ich auch das Datum jetzt gleich richtig sagen. Ja, Klaus, weißt du, was wir mal machen? Ich würde mir mal ein Bier holen. Tu das mal. Du kannst dir einfach mal ein Lied wünschen, weil Ja, aber ein Lied für die YouTube-Playliste und dann würde ich dich mal bitten, dich einmal aus... Ach nee, du kannst dich nicht ausloggen. Nee. Hm, Mist, das ist doof. Doch, du kannst dann ja weiter aufnehmen, weil du hast nämlich, bist ganz schön abgehakt. Oder ist das, oder ist es dann nur bei mir so? Weil du nimmst ja dann... Nö, müsste, nee, also hier gut. Müsste alles eigentlich gut, alles gut sein. Ich habe meinen eigenen Internetanschluss und der läuft auch momentan. Das denke ich, das passt schon. Ja, dann hol du dir ein Bier und ich referiere derweil dann ein bisschen über den ESC 2017. Nee, aber ja, aber dann hau doch mal einen Wunsch raus für die YouTube-Playliste, dass wir das noch schnell machen wir eine Pause hier, kurz einen Pausenfüller. Was würdest du draufpacken? Dann würde ich draufpacken, weil wir beim ESC sind, Jamie Lee mit The Ghost of You. Das war nämlich unser Kandidat letztes Jahr. Okay. Okay. Dann okay, bis gleich. Alles klar. Und ich hole mir ein Bier und log mich einmal aus. Mhm. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Jamie Lee the Ghost. Ich fand das eigentlich gut, das Lied. Ich fand das auch. Ich fand das auch nett. Also das hat nichts geholfen. War besser als der Gewinnersong. Ja, das ist meine Meinung auch so. Ja, das ist schon richtig. Also auf jeden Fall haben wir jetzt den Vorentscheid. Am 9. Februar ist er jetzt genau. Und für Deutschland würden gerne mitmachen. Ich hoffe, dass ich die Namen jetzt hier irgendwo ergoogeln kann. Maximilian Feige, 28, wohnt in Hamburg. Der wäre gerne dabei. Okay. Dann Felissa Lou Kürbis, die heißt wirklich so, 21, kommt aus Freilassing. Das ist im Berchtesgadener Land. Dann haben wir Jelle Nissen aus Hollingstedt, das ist Kreis Schleswig-Flensburg. Oh, das wird den Christoph vom ESC-Schnack freuen. Das heißt, das ist quasi sein Jagdgebiet. Dann haben wir Isabel Levina Luen, 25, lebt in Berlin und London. Wie immer man das auch macht. Und dann haben wir die Halbschwedin Josefin Buller, kommt aus Köln, lebt aktuell in Stockholm. Und genau, und da hatte ich mir angeschaut, da gibt's so dieses, die nennen das irgendwie Speed Dating, das sind so 5 Minuten mit Bürger Lars Dietrich, wo die sich vorstellen, und das ist so der Favorit hier von meinen Kids, die sind ja begeistert vom ESC, die haben gesagt, die soll's machen. Ja, dann schauen wir mal. Aha, okay, ja gut, also ESC-Schnack, mein Wunsch, ja. Also ich hätte noch einen Wunsch, aber vielleicht, hast du einen Podcast-Wunsch, also bitte? Ich bin eigentlich fast wunschlos glücklich mit der Liste, die wir haben. Jetzt müsste ich mal in mich gehen, wen ich denn gerne noch hören würde. Der Planet Kai ist schon dabei, der Bob ist dabei. Also meine Favoriten sind alle schon dabei. Was machen wir jetzt? Bräuchte man einen von den Newcomern, ne? Zum Beispiel hier den Flo aus Wietze oder so. Das wär, ja, pass auf. Also okay, ja? den Flo aus Wietze, okay. Das wären genau. Ja zwei Plätze, also Flo ist gebucht, mit ESC seiner ist Auszeit. Gebucht. Ich, so, jetzt komm ich. Hm? Ich möchte einen Podcast einladen. Okay. Ich weiß, die werden kommen. Ja. Ich möchte dabei gleich ein Veto einlegen. Ich möchte, dass eine bestimmte Person nicht daran teilnimmt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich würde gerne einladen den Backhaus-Cast, aber ich möchte nicht, dass Klaus Backhaus mit podcastet. Okay, das lässt sich machen. Ja, ich weiß, dass ich das machen lässt. Ich glaube, ja. Du hast einen ganz guten Draht. Ja, da müsste ich mal eine Postkarte schreiben, ob da Platz und Zeit ist. Ja, eine halbe Stunde, na gut, also, aber die haben natürlich noch Welpenschutz, ne? Das ist ja... Die sind ja alle Neulinge da, was das Thema Podcasten betrifft. Mal schauen. Ich kann die Einladung gerne weitergeben. Ich habe dir ja gerade Ich hab jetzt in meiner aktuellen Hörspitzenfolge auch über euren Podcast gesprochen. Okay. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe nicht alle Namen mehr auf den Schirm gekriegt. ich hab eigene Namen vergeben. Also Frank wusste ich, weil der war schon mal hier. Ja. Aber den Rest wusste ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass die haben alle auch Twitter-Accounts. Also es gibt den Sam Backhaus in einem Wort. Mhm. Dann gibt es Vios Blog unterstrich links. Vios geschrieben VIOSBLOG unterstrich links. Ja. Und dann gibt es noch den Backfisch 96. Ja, und Frank hast du auch noch vergessen. Der hat auch einen eigenen Account, glaube ich. Aber, ja, der müsste mit drin sein. F unterstrich Backhaus. Habe ich auch so vertwittert heute. Das lässt sich finden, wer da Interesse hat. Also, liebe Backhäuschens, wenn ihr Zeit habt und wenn nur zwei Zeit haben, gerne. Ich hab auch eine ganz, ganz tolle Idee für euer Waffeleisen, aber dazu müsst ihr dann die aktuelle Hörspitzenfolge machen. Also ich habe eine grandiose Idee. Ich weiß, dass dieses Waffeleisen auf Reisen durch die deutsche Podcaster-Szene gehen muss. Ja, muss ja. Sollte sie. Das ist die Idee, ja. Ich hab heute schon auf Twitter, ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht irgendwas, die ist auch noch nicht raus, die neue Folge, oder? Von dir? Nee, aber habt ihr das so gesagt? Ich hab's vorgeschlagen, dass du hast ja irgendwie angefangen, Waffeln zu backen heute. Jetzt machst du das ganze Ding sauber. Packst es in einen Karton rein. Es wird ja mit, warte mal, hilf mal, was habt ihr gesagt? Gumminoppen, Buchstaben? Ja, ja, ja. Mit Rubbelbuchstaben. Vor allen Dingen, was ich auch total geil finde, ich hätte gerne mal Screenshot von euren Facebook-Accounts oder so, wenn da Kondome auftauchen. Es ist ja so, wenn du bei Amazon warst und gehst auf Facebook, das geht dir erstmal drei Wochen lang. Du hast jetzt erstmal drei Wochen lang Werbung von Kondom mit Club Mate verdünnt und so. Nee, im Waffeleisen. Ja, genau. So wird's laufen. Aber das wäre doch cool. Du schickst das jetzt zu Podcast XY und der muss in seinem Podcast dann halt erzählen, wie er Waffeln gebacken hat. Das ist schon eine coole Idee. Ich habe heute auf Twitter schon nachgefragt, ob man aus einem Waffeleisen auch ein Trackable machen kann. Ja, kann man. Ja, das wäre natürlich die nächste Idee. Ja. Geht auch mit einer Motorhaube. Das habe ich gar nicht dran gemacht. Dann bringe ich das Ding nämlich an den Flughafen in München. Da gibt es ja ein Hotel. Wer ist das bei euch? TB-Hotel, ja. Genau. Und wird das da abliefern. Und mal gucken, ob's vorwärts geht damit. Aber erstmal muss ich es natürlich selber ausprobieren. Ja, ich überlege auch, ob ich vielleicht eins kaufe, was ich hier dann extra auf Reisen schicke und das andere hier behalte, weil die Kinder sind schon sehr begeistert jetzt, dass diese Familie endlich ein Waffeleisen hat. Ach, habt ihr ernsthaft im Vorfeld kein Waffeleisen gehabt? Nein. Deswegen habe ich ja gesagt, ich hätte gern eins. Also das ist jetzt so, gehört in den guten Haushalt, ne? Ja, war kein Spaß. Also wir hatten keins bis heute angekommen. Okay. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Ist eine nette, lustige Geschichte. Mal gucken, was wir draus machen. Ja, mal schauen, ob die Backhäuser Zeit haben am 18. Und ob man dann was hört. Ich würde mich dann zurückhalten im Hintergrund und nur im Notfall eingreifen. Ja, du kannst ja machen, was du willst. Die Aufnahmen werden ja immer, die werden ja immer von mir verwertet. Ich schneide die ich mute dich einfach. Ja, wenn du dann eine Software hast, die mich alleine rausrechnet, das ist natürlich schon. Ja, wieso? Dann sind dann halt immer Gesprächspausen zwischen. Ich piepse das dann immer aus. Da kommt dann immer hier Erika Berger. Gott hab sie selig, die lebt ja auch nicht mehr. Piep war Verona Feldbusch, ne? Piep, ja, ich glaube schon. Ne, war die nicht mit dem Blub und dem Spinat? Ja, Blub, Piep, also Piep, Blub, Piep, Blub, Piep, Piep, Piep, Piep, Show. Piep, Piep, Blub, Blub, ja, genau. Aber ihr seid schon eine lustige Familie, ne? Ja, wir sind, so sind wir, ne? Das ist, also da lässt sich nichts schönreden. Wir haben immer Spaß. Sind natürlich viele Insider drin und so, aber meidet ist halt so. Lassen wir mal laufen. Mal gucken, was draus wird. Also wir haben Spaß gehabt auf jeden Fall. Also ich hab schon eine Reklamation gemacht. Bei mir heißt er, glaube ich, Harald. Ich glaube, Harald hat ein iMac, ne? Der Sam. Der heißt bei mir Harald. Ja, okay, bei dir heißt er Harald, ne, dann. Der kann müsste er mit das um. Mal, der müsste das mal bei iTunes bitte einreichen. Ja, das überlegen wir noch. Ja, iTunes ist ja völlig überbewertet aus meiner Sicht. Ja, aber ich habe. Deswegen habe ich auch das Labor rausgenommen aus der ganzen Geschichte. Ich bin auf iTunes gegangen und wollte mir einfach so ein schönes quadratisches Bild nehmen, so als Logo, so ein Quadrat. Weißt du, ich wollte das auf meine Seite packen, wollte Werbung machen für diesen Podcast. Ich sag, die haben gar kein Avatar, so heißt es. Die haben kein Avatar. Ich sag, was ist das denn? Ja, wir haben schon einen. Also ich habe einen in meinem Podcatcher drin, wenn man den normalen RSS-Feed nimmt. Aha. Aber das ist technisches Geplänkel. Letzten Endes ist es so, dass wir da ein Spaßding machen und dann schauen wir mal, was draus wird. Okay, ja. Dann schick mir mal einen Link zu diesem Avatar. Das hätte ich mal ganz gerne. Ja, das kann ich machen. Das ist kein Problem. Das würde ich dann gerne mal bei mir bei den Hörspitzen machen. Da könnt ihr euch mal eine Woche kostenlos einmieten. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt drei Podcasts vorgeschlagen, aber wenn die natürlich alle drei sagen, nö, wollen wir nicht oder keine Zeit, es sind, wie gesagt, drei Sendeplätze frei für die Night of the Pods. Ja, definitiv. Gerne bewerben. First come, first serve. Ich hau den Link auf den Sendeplan nochmal hier in die Shownotes von diesem kleinen Zwischenspiel, was wir hier gerade machen, und dann hoffe ich, dass sich was tut. Ne? Nerd-Nerd-Nerd-Podcast haben wir noch, der könnte sich auch zu Wort melden. Der Selbstgespräch, da wird wieder keine Zeit haben, wahrscheinlich. Die Sprechweisen wissen nicht, wie Teamspeak geht. Naja, aber es wird sich schon was finden. Ja, prima. Du, Hatti, dann würde ich sagen, wollen wir gar nicht die Zeit hier der Hörer länger in Anspruch nehmen. Es ging ja nur darum, das kurz festzustellen. Die Night of the Pods kommt am 18.02. Um 10 Uhr geht's los. Hier im Teamspeak auf dem Raucherbalkon im Raum Night of the Pods. Ich denke, wir werden live streamen. Das ist selbstverständlich. Ja. Einen Chat werden wir auch haben, das machen wir wieder bei der PodWG auf dem Freenode-Server und dann schauen wir mal, was passiert den Tag. Ja? Und wenn wir Lücken haben, ja, notfalls gehen wir halt alle ein Stündchen spazieren und treffen uns dann dementsprechend wieder, weil ich werde jetzt den Sendeplan nicht durcheinander werfen. Ich werde keinen versuchen anzurufen und zu fragen, kannst du eine Stunde früher oder nicht, sondern ja, im Moment 16 Uhr bis 17 Uhr ist eine Pause und gut, 10.30 Uhr bis 11 Uhr direkt am Anfang, na, da fällt uns noch was ein, was wir da machen. Da kriegen wir schon irgendwen, der uns was erzählt. Wir haben ja auch Helferlein diesmal dabei, kann man ja sagen. Der Christian vom Umwurmukum wird dabei sein als Teammitglied vom Raucherbalkon. Ich weiß nicht, die Leni hat es auch angeboten, ob die dann wirklich Gewehr bei Fuß steht, weiß ich nicht, aber wird schon sein. Und ich denke, von dem Backhauscast, denke ich, wird der ein oder andere auf jeden Fall auch irgendwo im Teamspeak rumschwingeln, den man notfalls ansprechen kann. Das ist gesetzt. Tja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, ich werde gleich fantastische Burger essen. Ich hätte gesagt, in der aktuellen Folge der Hörspitzen werdet ihr es hören, aber ich muss leider dazu sagen, ich habe in dieser Folge was erzählt, was ich beim letzten Mal vergessen habe, und diesmal habe ich leider meinen leckeren neuen Burgerladen vergessen mitzuteilen. Er steht im Skript drin, aber ich hatte mich innerlich so auf den Backhaus-Podcast vorbereitet. Ich habe noch nie so lange Werbung für einen Podcast gemacht. Ich sage jetzt schon mal danke. Und deswegen habe ich einfach meinen Burgerladen vergessen, den werde ich beim nächsten Mal machen. Und ich werde jetzt noch versuchen, schnell meine Hörspitzen zu schneiden und sage an dieser Stelle, tschüss, macht's gut. Ja, und ich sage auch Servus und mehr Waffeln im Podcast, sage ich jetzt mal. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao.